Ich möchte die Diskussion eröffnen. Ich glaube, zum Technischen muss ich sagen, dass ich Sie bitten muss, diejenigen, die das Wort ergreifen wollen, hier nach vorne zu kommen, vielleicht an dieses Mikrofon, weil sonst Ihre Beiträge ja nicht übersetzt werden können. Ich bitte also um Wortmeldung. Ja, Herr Fischer. Fischer, Berlin. Ich hätte an sich eine Frage an Herrn Bolliari gestellt, da er nicht da ist, kann vielleicht einer der anderen Italiener sie beantworten. Sie ist ganz spezifisch auf Seite 7 seines Papiers, schreibt er, dass im Ersten Weltkrieg die selbstständigen Landwirte ihren Anteil von 19 auf immerhin 33,6% an den in der Landwirtschaft verbessern konnten. Und dieser Anstieg ist so groß, dass ich mich frage, wie das möglich war, was dahinter steckt. Im Übrigen schien mir in dem Papier von Bolliari eine wichtige Bemerkung zu stecken, die auch für Deutschland nicht im gleichen Umfang, aber im Prinzip gilt. Er schreibt, dass die produktive Struktur im Ganzen standhielt, aber die sozialen Folgen enorm waren. Und damit komme ich auf das, was Herr Corny sagte in Bezug auf Deutschland. Er sagte ja, dass man könnte es so übersetzen, die produktive Struktur hielt hier nicht stand. Ich würde trotzdem meinen, im Vergleich zu Italien ist zwar der Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland größer gewesen, ganz sicher, aber die soziale Krise war auch hier, glaube ich, größer als der wirtschaftliche Verlust, den die Landwirtschaft erlitt. Und zu der These, die Herr Corny aufstellte, dass es hier um eine strukturelle Krise und nicht um konjunkturellen Rückgang handelte, dass vor allen Dingen in Deutschland sich nie wieder erholt hat, die deutsche Landwirtschaft, würde ich zwei Bemerkungen machen. Natürlich ist der Anteil der Landwirtschaft in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert an der gesamten volkswirtschaftlichen Produktion zurückgegangen. Aber das ist nicht unbedingt eine Strukturkrise der Landwirtschaft, das war noch viel stärker in England. Und in England gab es eine sehr gesunde Landwirtschaft, die profitabel war und die etwas zustande brachte, was die deutsche Landwirtschaft nicht zustande gebracht hat im Ersten Weltkrieg, nämlich eine erhebliche Produktionssteigerung. Es muss also der Rückgang der Landwirtschaft, des Anteils der Landwirtschaft am Sozialprodukt, nicht unbedingt als Strukturkrise bezeichnet werden. Sie mögen für Deutschland recht haben, trotzdem glaube ich, gab es einen spezifischen vom Ersten Weltkrieg verursachten Rückgang, der zum Teil in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wieder gut gemacht wurde. Innerhalb des großen säkularen Wandels gibt es diesen kurzfristigen Rückgang in der landwirtschaftlichen Produktion und eine zumindest teilweise Erholung im Anschluss daran. Dass diese Erholung statistisch sehr gering ausfällt, scheint mir eine gewisse Verzerrung zu sein. In den Jahren 1917, 18, 19, wahrscheinlich auch noch 20, ist der Eigenverbrauch der Landwirte enorm gestiegen und der statistisch nicht erfasst. Ich glaube, dass die landwirtschaftliche Produktion höher ist, als sie die deutschen Statistiken ausweisen. Das ist so die Erfahrung, die ich selbst, meine Generation 1944, 45, 46, 47 gemacht hat, wo die landwirtschaftliche Produktion enorm zurückgegangen war. Aber es wurde eben einfach nicht gemeldet, nicht? Was produziert wurde, weder bei, vor allen Dingen bei Fleisch, also bei Viehbestand und bei allem, was man verbergen konnte, wurde es nicht. Und deswegen, das glaube war auch im Ersten Weltkrieg und danach der Fall. Das kann man natürlich jetzt nur abschätzen. Mir scheint also daher Ihre These nicht ganz richtig zu sein, dass keine Erholung stattgefunden hat. Vielen Dank, Herr Fischer. Die erste Frage bezog sich ja auf die Frage der Steigerung der Besitzer von ländlichem Boden. Und da hat Herr Korni ja auch in seinem Referat geradezu von einer Demokratisation gesprochen, von einer Demokratisierung des Bodens. Ich glaube aber, dass Herr Professor Kova auf diese Frage zunächst antworten kann. Die zweite richtet sich ja unmittelbar an Sie. Ma dunque la spiegazione, intanto devo dire coltivatori diretti, nel senso di coltivatori proprietari dei fondi appunto coltivati. Questo aumento della popolazione classificata come appunto coltivatore diretto si spiega con quel fenomeno a cui ho fatto riferimento, cioè che c'è una calo della proprietà non coltivatrice che vende i suoi fondi, che si libera insomma del capitale investito appunto nella terra, e si libera perché è sottoposto a una duplice pressione. Da un lato il calo della rendita determinato dalla legislazione vincolistica che ha bloccato i contratti, come sappiamo, dal 1916 in poi. La proprietà fondiaria non coltivatrice ha la sensazione, tra l'altro poi fondata, di una specie di attacco insomma a quelle che erano le sue prerogative, attacco che ha una valenza anche dal punto di vista economico, perché i contratti restano bloccati, quindi la possibilità di incrementare questo livello di rendita è nulla. Dall'altro lato c'è l'azione sindacale dei coltivatori dei fondi che non erano proprietari, ossia chi coltivava la terra di proprietà altrui. E io non voglio dimenticare che la realtà italiana è quella di una numerosissima serie di aziende di piccole e medie, di piccolissime dimensioni, condotte appunto da coltivatori non proprietari. Ecco, in questa azione sindacale di questa massa di conduttori dei fondi non proprietari c'è una pressione verso la proprietà per spuntare migliori contratti, dal punto di vista del contenuto economico del contratto stesso, e per spuntare anche migliori condizioni dal punto di vista normativo. Ora, questa pressione sindacale da un lato, l'azione legislativa dall'altro, ha fatto ritenere alla proprietà fondiaria non, ripeto, coltivatrice, la convenienza a liberarsi della terra e quindi ad accettare le offerte che venivano fatte dai conduttori dei fondi di comprare questo terreno. Allora c'è questo spostamento di manodopera che prima era classificata in altre categorie, che diventa, secondo il censimento del 1921, appunto passa in questo gruppo di agricoltori conduttori di fondi propri. Questo è il fenomeno fu rilevante. Io ho citato il caso di questo milione di ettari passati tra il 19 diciamo e il 25, ma anche questo processo, come ho accennato nella relazione introduttiva, è un processo di lungo periodo. Quando Bogliari fa riferimento a questa crescita dei coltivatori, parla dei due censimenti della popolazione del 911 e del 921, anche quindi prima della guerra, dell'inizio della guerra, questa erosione della proprietà non coltivatrice era già in atto soprattutto nelle aree dell'Italia settentrionale, nelle aree cioè di intensa industrializzazione, dove quindi la famiglia contadina poteva crescere i propri redditi ricavandoli dalle attività industriali in cui una o più unità della famiglia stessa venivano ad essere occupati. E siccome l'ambizione è quella del comperare la terra che si coltiva, il reddito integrativo ricavato dall'occupazione industriale permetteva di offrire prezzi dei terreni molto alti, questo prima della guerra. Quindi questo fenomeno va avanti, anche si accentua nel dopoguerra in virtù delle ragioni richiamate all'inizio, e quindi spiega questa trasformazione piuttosto importante della proprietà fondiaria. Insomma. Vielen Dank, Herr Kober. Ich glaube, das ist so eine erhebliche Differenzierung auch der zugespitzten These bei Boiardi. Und im Übrigen müssen wir sozusagen von Deutschland her ja bedenken, dass Italien ein Land ohne Agrarreform ist. Und in Deutschland, wie auch immer, wie schwierig es auch immer war, die Verteilung des Landes an kleine Besitzer im Laufe des 19. Jahrhunderts eben sich doch stärker vollzogen hat, früher vollzogen hat, sodass diese dramatische Zuspitzung in der Form gar nicht stattfinden konnte mehr im Weltkrieg oder durch den Weltkrieg verursacht. Aber ich will dann Herrn Corny Gelegenheit geben zu antworten. Io sono d'accordo con l'affermazione del professor Fischer, secondo la quale, così, cioè, dal suo punto di vista, che è perfettamente corretto, no? Si può vedere una relativa ripresa nella seconda metà degli anni venti. Si tratta probabilmente soltanto di una diversa prospettiva di vedere un medesimo fenomeno, mi sembra. Ci sono però tutta una serie di indicatori e l'indicatore che io ho citato nella mia brevissima introduzione, relazione, che era quello della produzione, è soltanto l'indicatore, uno dei tanti e forse anche quello meno significativo, però ci sono una serie di indicatori che dimostrano come se anche vi fu una relativa ripresa, i problemi strutturali della crisi dell'agricoltura si accentuarono non solo nell'immediato dopoguerra, ma anche nella cosiddetta era d'oro, nel periodo della stabilizzazione della Repubblica di Weimar. E naturalmente sono fatti tutti noti, mi riferisco in particolare alla ripresa dell'indebitamento. Secondo le statistiche, già nel 1925 i debiti complessivi dell'agricoltura, le statistiche statali, sì, dello statistico Arbuch, superavano già gli 8 milioni di Reichsmark e quindi si avvicinavano già alla situazione prebellica, che era, mi sembra, di 11 milioni, se non vado errato. Questo per quello che riguarda l'indebitamento, che poi andò naturalmente crescendo sempre di più, e con l'indebitamento andarono crescendo anche i pignoramenti e i fallimenti delle aziende, che, come è noto, coinvolsero in un primo tempo soprattutto le aziende di più grandi dimensioni e solo in un secondo tempo le aziende di dimensioni più piccole, le aziende che possiamo definire contadine. Un altro fattore, direi strutturale, è la persistenza della monocultura nelle grandi aziende orientali, anzi più che monocultura si tratta di una bicultura, barbabietola e cereali. Ecco, questa persistenza continua, cioè i latifondisti orientali, pur dotandosi, come abbiamo visto, di macchinari più moderni, pur rafforzando la propria disponibilità di manodopera, mi sembra che continuano nella monocultura, pur se, come lei ieri ha giustamente messo in luce, il mercato agrario internazionale si era modificato sensibilmente e aveva sensibilmente peggiorato i terms of trade proprio per i prodotti cerealicoli, per i prodotti che erano la base dell'agricoltura dello Junkertum. E quindi, legato a questo problema della monocultura, a mio parere c'è la persistenza del problema protezionistico. Cioè, anche qui mi sembra che siamo in presenza di una continuità che io definisco una deformazione strutturale, per cui subito dopo una primissima fase appunto di rivoluzione, crisi e instabilità, a partire dal 1924-25, come è noto, in Germania si riprende più o meno il vecchio sistema protezionistico che favorisce largamente da un lato l'industria pesante e dall'altro i produttori cerealicoli soprattutto dell'est. Questo non senza degli scontri all'interno delle varie fazioni dell'industria e anche dell'agricoltura, ma direi che anche questo persistere nella direzione del protezionismo ad oltranza dimostra forse così il carattere strutturale della crisi complessiva, ecco, dell'agricoltura tedesca. Ja, danke schön. Als nächster hatte sich Professor Feldmann gemeldet. Also ich bin von Herrn Corny über verschiedene Fragen angesprochen und auch ist gerade erwähnt, dass vielleicht sollten wir mein Paper also heute diskutieren. Das werde ich nicht gern tun und gerade ich werde also im Allgemeinen die Hauptfragen von meinem Paper für morgen überlassen und mich nur auf bestimmte, also begrenzte Probleme der Landwirtschaft heute, also nur einige Bemerkungen dazu machen. Also erstens, scheint mir diese Frage, die Herr Corny aufgeworfen hat, also über den Unterschied zwischen also der Widerstand gegenüber Staatsinterventionismus zwischen 18 und 23. Und ich werde sagen, es gibt einen Widerstand gegenüber Staatsinterventionismus zwischen 18 und 23 und dann gerade unter der Landwirtschaft, wir können morgen darüber sprechen, aber mit anderen Gruppen auch, ein Wunsch nach staatlicher Intervention zwischen, sagen wir, 28 und 23 innerhalb also der Mittelklasse oder unter bestimmten Mittelschichten und besonders also von Seiten der Landwirtschaft. Und das ist eine große Unterschied und ich glaube hier die Erfahrung von 27 und die große Agrarkrise, die dann sich hervorgestellt hat, hat erklärt sehr viel von diesem Unterschied. Das heißt, ich teile der Meinung von Herrn Corny und auch von Herrn Schumacher in seinem sehr wichtigen Buch über diese Probleme, dass die Inflation hat die Landwirtschaft nur in sehr begrenzter Weise begünstigt. Das heißt, man war natürlich von den Hypotheken los, das war alles sehr schön. Man hatte auch Ernährungsmittel und daher konnte man erst sich selbst besorgen und zweitens, wenn möglich, also Geld dafür, hohe Preise dafür bekommen, an Schleifhandel beteiligen und so weiter. Aber das zeigte sich auf lange Sicht als nur ein Scheingewinn. Das heißt, dass die Inflation hat doch nicht sehr viel dazu beigetragen, die Kapitalbildung in Landwirtschaft zu fördern. Und daher gab die hohe Schulden in 25 und dann kam noch dazu die Krise, besonders in 27. Der Landwirtschaft hat nicht an die sogenannte Prosperität der Weimarer Zeit, also die Stabilisierungsperiode beteiligt. Und das heißt daher, dass die Rückkehr zur freien Wirtschaft unter sogenannter Protektionismus, also die protektionistische Maßregeln nach der Stabilisierung, das hat nicht also genug gelohnt. Die Landwirtschaft hat nicht davon Gewinne bekommen. Und daher gab auch eine andere politische Einstellung. Man wollte also nicht nur Protektionismus, sondern gerade also organisierter Schutz von Seiten des Staates, um die Landwirtschaft und besonders die besonders die bäuerliche also Eigentumsverhältnisse zu schützen. Und ich glaube, dass das Problem war natürlich, dass also eine staatliche Intervention auf Seite der Landwirtschaft, auf Seite der Konsumenten in die Großstädte gegen der Landwirtschaft war natürlich nicht freundlich aufgenommen. Aber später die Möglichkeit einer staatlichen Interventionismus, um die Besitzverhältnisse auf dem Lande zu stabilisieren, in einer kritischen Situation, das war doch was man akzeptieren konnte und gerade was man fordern konnte. Und das bringt uns zu einer anderen Frage, diese Frage von Zäsur und Kontinuität und Diskontinuität. Ich glaube, dass diese ganze Frage von Kontinuität und ob es eine Zäsur gab, muss doch ein bisschen differenzierter behandelt werden. Meiner Meinung nach eine Kontinuität unter ganz andere Verhältnisse bringt doch einen qualitativen Unterschied in die politische und die soziale Verhältnisse auf lange Sicht. Das heißt, dass wenn diese also, ich würde nicht sagen feste Bündnis, aber doch diese stärkere Bündnis zwischen Landwirtschaft und Industrie aufgelöst war in 1917, 18, 19, dass das hat die Landwirtschaft und die Gruppen, also die maßgebenden Gruppen und Führer in der Landwirtschaft sehr, sehr politisch isoliert. Und diese politische Isolierung vom Staat und von alliierten sozialen Gruppen, das war doch was Neues. Und das hat gerade in Weimarer Zeit auch eine Auswirkung gehabt, dass die Großgrundbesitzer waren nicht mehr in die Lage, die Leute von unten, also die Bauern und so weiter, wirklich zu kontrollieren. Und ich glaube, dass die bäuerliche Gruppen, diese Interessengruppen, zum Beispiel in Rheinland und Westfalen, und hier bemerke ich zum Beispiel von einer sehr interessanten Dissertation von einem Student von mir, also Herr Mohler, der hat darüber geschrieben, dass diese Gruppen sind viel unabhängiger geworden nach dem Ersten Weltkrieg. Sie waren viel wichtiger und viel mächtiger. Und dass die Großlandbesitzer waren im Allgemeinen also zurückgedrängt, gerade also zum Beispiel also um Hindenburg was zu machen und so weiter. Aber das war eine andere Art also Einfluss als vor dem Ersten Weltkrieg. Also es gibt doch eine neue Qualität in der Agrarinteressenpolitik nach dem Weltkrieg als vor dem Weltkrieg, und der Zwangswirtschaft ist eine richtige Zäsur in dieser Beziehung, dass die Landwirtschaft ist plötzlich also sehr isoliert und nicht mehr also begünstigt wie früher. Also nur zu diesem Fragenkreis. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, Sie wollen, das ist eigentlich eine Weiterführung und Differenzierung, wenn Sie nicht antworten wollen. Im Augenblick, credo che mi ho visto bene che il professor Tognoli ha la parola al prossimo. Toniolo di Venezia. Io ho due domande molto specifiche, professor Cova, e una al Corni. Per professor Cova si è chiesto. Dice che resta ancora da spiegare il perché sostanzialmente la superficie coltivata a cereali resti per un periodo di tempo abbastanza lungo durante la guerra e soprattutto nel primo dopoguerra inferiore a quella che era stata nel decennio giolittiano. Io gli chiedo se non sia da tenere in considerazione come spiegazione, forse anche prevalente, il fatto della sospensione del dazio sul grano sino al 1925, tanto è vero che poi con la reintroduzione del dazio sul grano e poi successivamente la cosiddetta battaglia, la superficie coltivata a cereali tornerà ad aumentare. E allora come poi lui valuta, mi interesserebbe molto sapere, questo periodo abbastanza eccezionale nella storia economica, storia agricola italiana, di assenza di corn laws nel nostro paese. Io credo che sia una questione sulla quale non ci si è ancora molto soffermati e che valga invece la pena abbastanza di approfondire. La seconda piccola domanda che volevo fare, perché mi interessa molto, come dicevo ieri, questo problema dei cicli del ciclo post-bellico. Il professor Cova dice che questo ciclo post-bellico non tocca sostanzialmente il settore agricolo. D'accordo, non c'è caduta di produzione. Su questo mi pare non c'è una caduta sostanziale di produzione tra il 20 e il 21. Domando, perché non ho avuto modo di controllare, c'è stata però un mutamento nei prezzi relativi a sfavore dell'agricoltura durante quel ciclo, cosicché in definitiva i redditi degli agricoltori, proprio nella crisi del 2021, si sono in effetti diminuiti. Questo mi interesserebbe proprio saperlo, se lui ha delle informazioni, perché continuo a credere che siano molto interessanti, oltre che i paralleli tra paesi per questo ciclo abbastanza sconosciuto ancora, che è questo ciclo post-bellico, anche il parallelo tra questa crisi del 2021 e poi quella che sarà la crisi del 29. A mio parere i paralleli sono immensi. Corny, vorrei capire questo aumento di forza lavoro salariata e di capitale, macchinario o comunque altro tipo di capitale, nelle grandi aziende a est dell'Elba. In altre parole, se c'è stato questo aumento di input di capitale, certamente è aumentata considerevolmente la produttività della terra, il prodotto per unità di terra, altrimenti questi Juncker non avrebbero introdotto questi sostanziali miglioramenti. Allora mi chiedo, qui siamo di fronte a un, se è vero quello che tu ci dici, a un terribile aumento dell'efficienza produttiva di queste aziende, diciamo queste grandi aziende degli Juncker a est dell'Elba. E allora mi chiedo che significato abbia questo grande aumento dell'efficienza produttiva di questo particolare settore. Credo che vada perlomeno spiegato. Ultimo punto, un codicillo, mi allaccerei a quello che ha detto il professor Fischer. Quando tu parli declino dell'agricoltura, io resto sempre un po' perplesso, perché cosa vuol dire declino dell'agricoltura? Dico, se come tu lo spieghi in definitiva l'agricoltura cresce meno, il tasso di crescita del prodotto agricolo è inferiore a quello del reddito nazionale, se la popolazione addetta all'agricoltura declina prima in termini relativi poi in termini assoluti, questo è un fenomeno generale che si verifica in tutti i processi di sviluppo economico da sempre, processo fisiologico benvenuto che è indice anzi direi di progresso economico eccetera. Allora, siccome tu hai parlato di declino dell'agricoltura sostanzialmente, se ho capito bene, in questi termini, forse se tu potessi essere un po' più specifico. Grazie. Grazie professore Tonoli, vorrei prima dare la possibilità al professor Cova di rispondere alle due domande. Sì, io avevo posto quel quesito, ma in realtà l'avevo espresso in modo tronco, in modo monco, insomma, non completo. E cioè avevo un po' posto il quesito perché nelle relazioni, credo, Bogliari, si insiste molto sulla caduta della superficie destinata a grano, dice, motivandola col calo della manodopera. Poiché manca la manodopera, la superficie coltivata a grano diminuisce. Io mi domando, d'accordo, se questa è una motivazione che spiega la caduta della superficie coltivata, il non successo, insomma, dell'iniziativa del governo di sviluppare la quota di terra destinata al frumento, allora come si spiega, insomma, il persistere di questa caduta anche dopo il 1919, quando un problema evidentemente di manodopera agricola non c'è più? E implicita in questa mia domanda, è un po' oziosa per la verità, c'erano qui le motivazioni sono di natura economica. È chiaro che la coltivazione cerealicola proprio in quel regime, diciamo, di non tutela dopo il 1919, è una coltivazione che non premia, insomma, voglio dire, che va ad incontro ad alcune grosse difficoltà che sono legate ai costi di produzione, come sappiamo, abbastanza elevati rispetto ad altre agricolture. Di qui la risposta al secondo punto, cioè al secondo punto. Certo, io penso che il fatto di avere impostato dal 1925 in poi la battaglia del grano, al di là delle motivazioni o al di là delle, come dire, delle speranze di poter realizzare questo miglioramento della produzione cerealicola attraverso un miglioramento dei rendimenti, ma tuttavia sviluppata la battaglia del grano con l'uso della politica doganale o delle altre forme di tutela della produzione, non dimentichiamo poi con gli ammassi obbligatori e via discorrendo, ecco, tutto questo secondo me ha impedito, ha frenato, ha mantenuto l'agricoltura italiana, specie quella parte di agricoltura fondata sulla piccola azienda a indirizzo prevalentemente cerealicolo, l'ha mantenuto in uno stato, in modo di arretratezza, che era coerente col periodo dove appunto il cereale in definitiva rappresentava forse l'elemento sostanziale dell'alimentazione del paese, ma è anche un'agricoltura che in altre condizioni, leggi secondo dopoguerra, quando le bardature di tutela di questa area specifica della nostra agricoltura vengono a cadere, manifesta tutte le sue incapacità. Quindi allora, per sintetizzare la mia opinione in proposito, direi che nella fase di non tutela, insomma, della produzione agricola è stata una fase troppo breve in definitiva, e probabilmente avrebbe favorito quello che era un processo forse di miglioramento di questo tipo di questa quota, questa area della nostra, del nostro settore. Ecco, l'altro discorso, dice la crisi del 21, io non ho elementi precisi sotto mano per quantità e prezzi. Per alcuni prodotti i prezzi del 21 sono diminuiti, penso a quelli dei bozzoli per esempio. Ecco, io però ho gli elementi sulla produzione lorda vendibile in agricoltura, e la calata tra il 20 e il 21 è imputabile essenzialmente a due settori, questo in termini di miliardi: il settore delle coltivazioni legnose da 17 a 13 miliardi e il settore delle legnose presi boschi, insomma, no? Quindi produzione di legname e produzioni legate all'arboreo, che cala da 17 miliardi a 13 miliardi. Le coltivazioni erbacee, quindi frumento e tutto questo comparto, aumenta da 9 a 12, le foraggere aumentano da 7 a 8, quelle zootecniche restano sostanzialmente stabili, la pesca non conta niente, notoriamente. Quindi direi che se c'è un calo, semmai è da vedere in termini di specifica produzione di questo tipo, appunto legata all'arboreo, perché le altre hanno proseguito, direi, questa tendenza alla crescita. Ecco, state di vedere, e probabilmente in questa crescita c'è dentro anche il discorso della quantità, insomma, e dei prezzi. Voglio dire, non è che si possa pensare ad un calo dei prezzi compensato da un aumento di quantità. Quindi io ritengo, ma non ho elementi in mano per specificare questo punto, ma ritengo che anche lì non siano verificate grandi cadute, insomma. Vielen Dank, Professor Ekova. Se sono informato bene, signora, lei, signora Zaniani, no? Scusi, lei non ha... Deve prima rispondere, sì. Sì, ma... i problemi che pone Tognolo sono due, e risponderò molto brevemente, affronterò molto brevemente il secondo, no? Cosa intendo per declino? Forse sarebbe meglio dire che, data per scontata così il fisiologico e anche benvenuto calo parziale e anche assoluto del settore primario all'interno di una società in via di sviluppo, ecco, il termine declino io lo leggo molto io, insomma, anche all'interno un po' della tendenza storiografica prevalente, mi sembra, o abbastanza prevalente in Germania, lo leggo all'interno, diciamo, della continuità della storia tedesca. E quindi per declino si potrebbe forse dire meglio declino di una particolare struttura della società, e in questo caso specifico della società agraria e quindi del settore agrario tedesco. Quindi si può forse parlare meglio di appunto progressivo irrigidimento, come dire, fossilizzazione, ecco, e accentuazione di crisi strutturali, di contraddizioni strutturali all'interno di un determinato sistema sociale, che, come ha dimostrato Schumacher, non viene intaccato se non molto molto marginalmente dalla guerra e dagli avvenimenti politici del dopoguerra. Questa forse sì, non è una risposta in termini economici, no, ma è una risposta, direi, che riguarda il mio modo di, cioè, di presentare questo problema, di affrontare questo problema. Per quello che riguarda il tema produttività, qui devo dire che se ho l'impressione che la storiografia tedesca sia molto più, abbastanza più avanzata in quanto a fonti, dati, eccetera, rispetto alla storiografia italiana, almeno ho avuto questa impressione qui in sede di questo convegno, tuttavia mi sembra che anche in questo settore la storiografia tedesca, mi si corregga se sbaglio, ha delle notevoli lacune. Ecco, abbiamo dei dati abbastanza aggregati, per esempio sulla produttività, potrei insomma anche citarli comunque, la produttività aggregata per l'intera agricoltura subisce nel dopoguerra un andamento abbastanza fluttuante a quello che risulta dai dati generali, c'è sì una lieve tendenza all'incremento della produttività, ma mi sembra che sia un incremento quantitativamente non molto significativo. Così come non è poi tutto sommato molto significativo nemmeno l'incremento del numero degli addetti, che io ho citato come un fattore abbastanza interessante, ma dal punto di vista macroeconomico, per portare un dato, secondo il censimento del 1925, in 2000 delle 9.700 aziende superiori ai 200 ettari abbiamo una media di 146 addetti per azienda, e nelle altre abbiamo una media di 71,5 addetti per azienda. Nel totale delle aziende sopra i 200 ettari la media di addetti per azienda sale dal 1907 al 1925 da 71,3 addetti per azienda a 78,2 addetti per azienda. Adesso non sono bravo in matematica, non mi sembra che sia una percentuale molto grossa. C'è anche un incremento per quello che riguarda la media di addetti per azienda nella classe da 100 a 200 ettari, che salgono da 28,6 a 32,1 addetti per azienda. In parte questo aumento di produttività e anche questo aumento di investimenti che i latifondisti fanno, ho l'impressione che vada in parte a cadere sull'indebitamento, che appunto a partire dal 1925 assume dei ritmi di nuovo vertiginosi. Se qualche volta nel passato si era quasi voluto dire che l'indebitamento dei latifondisti derivava tutto dalla loro conspicuous consumption, come l'ha chiamata Hans Rosenberg, mi sembra invece che i dati più recenti dimostrino che era un indebitamento anche volto a fini produttivi. Sì, che era un indebitamento volto anche a fini produttivi. La spiegazione di questo incremento dell'impegno economico dei latifondisti è duplice. Da un lato il rafforzamento del mercato, a mio parere, da un lato il rafforzamento del mercato interno, dovuto a una stabilizzazione dell'economia dopo il 1924, dopo la riforma valutaria, dall'altro il protezionismo, che nello stesso periodo, 24-25, ricrea buone condizioni nel breve periodo, apparentemente buone condizioni, diciamo così, perché l'agricoltura possa lavorare senza grossi rischi di concorrenza esterna. Ecco, mi sembra che siano questi i due fattori principali da portare per la spiegazione di questo problema. Grazie, professor Conni. Adesso signora tocca a lei. Desidero portare qualche ulteriore elemento di chiarificazione alla tesi centrale del professor Cova, che condivido totalmente, dal particolare angolo visuale delle ricerche che ho condotto a questo proposito. Sulla base di una sostanziale stabilità con alcune flessioni della produzione agricola, siamo in presenza di un importante aumento durante la guerra delle capacità di accumulazione dei conduttori della terra, non limitata alla categoria degli affittuari, ma estesa anche a quella dei mezzadri e dei salariati. E questo a causa del fatto che, per esempio, i salari in termini reali, i salari agricoli in termini reali non ebbero una tendenza alla flessione, anzi risulta addirittura una stabilità o un leggerissimo aumento, alla diminuzione della sottoccupazione agricola per l'estrazione di numerosi lavoratori della terra che furono mandati al fronte e che alleggerì da un lato il carico, sì, da un lato certamente creò qualche problema di occupazione e di lavorazione della terra, ma dall'altro lato alleggerì il carico che gravava sul bilancio familiare dal punto di vista dei consumi e quindi rese possibile una maggiore accumulazione. E poi va ricordato anche l'esistenza di alcuni sussidi governativi che, più lentamente, che in sé e per sé erano modesti, ma che contribuivano all'aumento di questa capacità di accumulazione. Quindi, dopo la guerra, negli anni 19-20, si assiste ad un rivolgimento sociale notevole nelle campagne, che da un lato è dovuto appunto alla tendenza a una diversa distribuzione della terra, come è stato messo in evidenza, e dall'altro all'acquisizione di certe abitudini, di certi livelli di consumi alimentari che non erano usuali precedentemente. La categoria che nel 19-20 sicuramente fa le spese di tutto questo processo è quella, come abbiamo già sentito dire, dei proprietari terrieri che non conducevano direttamente il loro fondo. E questo perché per tutti gli altri c'era uno spazio al miglioramento sostenuto dalla sostenutezza dei prezzi, anche assoluti, dico, e anche relativi. Il problema effettivamente è quando incomincia quell'inversione dei prezzi che si ha dalla fine degli anni 20 a tutto il 1921, e qui confermo che effettivamente ci fu questa inversione dei prezzi, e in quel momento si crearono delle difficoltà notevoli anche per altre categorie che non fossero quelle già notevolmente colpite dai proprietari terrieri non conduttori della terra. Qui naturalmente a questo punto si tratterebbe per me di anticipare una parte del contenuto della mia relazione, quindi non so se è opportuno che continui, ma visto che Gianni Toniolo aveva sollevato questo problema, confermo che effettivamente si tratta di un problema notevole che in maniera abbastanza interessante non si vede se si guarda la cosa dal lato della produzione, perché per quanto riguarda la produzione non ci sono stati effettivamente dei mutamenti sostanziali o radicali in nessuno di questi anni. Grazie signora Sagnani. Herr Tenfeld, ich weiß nicht, wollen Sie auch zu Conny etwas sagen? Aber ich glaube, bei Petersen war das der Fall. Nein, das und dann würde ich sagen, dass Sie an. antworten könnten, wenn Sie es wollten jetzt, aber eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht nötig, nicht? Ja, dann hat er Felde, nicht? Ist nur eine Ergänzung, nicht? Ja. Ja, ja, nein, es war auch nicht. Ja, Tenfelde, Universität München. Es ist vorhin sehr knapp eigentlich ein Zusammenhang zwischen Bevölkerung und Produktivität angesprochen worden. Und in der Tat habe ich ein bisschen in den Papieren einen bevölkerungsgeschichtlichen Aspekt auch in der landwirtschaftlichen Entwicklung vermisst. Ich möchte nun nicht näher auf die Agrarpolitik eingehen und auf die Agrargeschichte im engeren Sinne, weil ich davon wenig verstehe. Ich möchte etwas in Richtung von Herrn Schumacher sagen. Die Bevölkerungsgeschichte in Deutschland mindestens, aber auch in einer Reihe wichtiger weiterer Länder, verzeichnet in den frühen 1920er Jahren einen ganz tiefen Einbruch, der meistens übersehen wird. Wenn man das mal kurz skizziert, in der Zeit vor 1914 ist die Bevölkerungsentwicklung gekennzeichnet in Deutschland durch deutlich abnehmende Fruchtbarkeit, aber noch sehr viel schneller abnehmende Sterblichkeit, sodass wir im Resultat einen hohen Geborenenüberschuss haben und zugleich eine immense Wanderung von Land in die Stadt. Die Auswanderung ist abgeklungen. Mit dem Resultat, dass wir ein sehr starkes Städtewachstum haben und ein Wachstum von jugendlichen Städten, wenn man so will, besonders. Um 1920 verschiebt sich das radikal in Deutschland und das wirft Folgen auf. Insoweit nämlich, als die Wanderungsbewegung versiegt, es gibt kaum noch Wanderungsbewegungen vom Land in die Stadt, auch die Auswanderungsbewegung nimmt jedenfalls ab, sie ist nicht mehr so ausgeprägt und die Fruchtbarkeit geht weiter erheblich zurück und zwar jetzt stärker als die Sterblichkeit, sodass wir in weiten Strecken Bevölkerungsverluste haben. Die Folgerungen, die ich daraus ziehe, zum einen lässt sich natürlich so, wie das vorhin schon angeklungen ist, so etwas wie der Produktivitätsverlust in der Landwirtschaft recht eindeutig erklären, dadurch, dass wir ländliche Bevölkerungsverluste haben. Zum anderen ziele ich auf etwas, was Herr Schumacher in seinem Referat, aber auch Herr Korni recht präzis bezeichnen, den Stadt-Land-Konflikt. Wenn diese immense Bevölkerungsverschiebung stattgefunden hat, vom Land in die Stadt, dann muss sich das Durchschnittsalter auf dem Lande ganz erheblich von jenen in der Stadt unterschieden haben. Wäre es daher, so lautet meine Frage, verfehlt, den sehr starken Stadt-Land-Konflikten in der Revolutions- und Inflationszeit auch einen generationellen Konflikt zu unterstellen, der eine ganz besondere Brisanz entfaltet hat und andere Konfliktlagen zwischen Stadt und Land sehr verschärft hat. Ich möchte damit nicht auf den nächsten Tag, auf morgen die Konfliktsektion sozusagen vorgreifen, aber mir scheint das wichtig, weil es hier angeklungen ist, weil auch das agrarpolitische Referat von Herrn Schumacher damit mehr in den Vordergrund gerückt würde. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Tenfeld. Ich glaube, ja, Herr Schumacher ist eigentlich zuerst angesprochen. Wenn Sie jetzt antworten wollen, ist halt, ja. Ja, meine, zu dem Grundsätzlichen des bevölkerungspolitischen Rückgangs, des Umschwungs vor 14 und nach 1920, was ist jetzt eingeschaltet? Ja, ja. Da würde ich Ihnen voll zustimmen. Die Frage, wie das nun im Einzelnen zu werten, ist sicherlich nicht so einfach zu beantworten. Die ländlichen Bevölkerungsverluste sind natürlich nicht nur aus dieser, aus den von Ihnen angedeuteten Gründen so deutlich geworden sind, spielt natürlich auch der Krieg eine ganz erhebliche Rolle. Herr Bogliari hat es ja in seinem Papier deutlich gemacht, dass die Heere überwiegend Bauernarmeen waren. Und wenn man über Friedhöfe geht in ländlichen Gebieten, sieht man, wie stark gerade da das auch ganz sichtbar wird. Inwieweit die Stadt-Land-Problematik auch durch Generationenkonflikte überlagert oder noch verschärft wird, ist sicherlich ein ganz interessanter Punkt, über den ich mir noch nicht so sehr viele Gedanken gemacht habe. In dieser Hinsicht wohl spielt dieser Generationenkonflikt natürlich in der Agrarbewegung selbst eine gewisse Rolle. Man wird sicherlich sagen können, dass in den moderneren Gruppierungen, also im Landbund, dass auch da jüngere Leute in Führungspositionen aufrücken konnten, während in den traditionellen Verbänden die älteren, etablierten Führer ihre Rolle weiterhin beibehielten, dass also da auch ein Generationenkonflikt auf dem Lande selbst eine gewisse Rolle gespielt hat, der sicherlich auch auf den Gegensatz Landstadt eingewirkt hat. Aber wie weit das nun zu bewerten ist und wie das auch aus den Quellen heraus zu suchen wäre, bin ich mir noch nicht ganz klar. Dass es eine Rolle gespielt haben dürfte, da würde ich Ihnen zustimmen. Ja, danke schön, Herr Petersen. Petersen, Rom. Ich möchte auch im Hinblick auf die Diskussion heute Nachmittag eine Frage stellen nach den Zusammenhängen zwischen ökonomischem und politischem Bereich. Aus den Referaten und aus den Ausführungen heute Morgen ist ja hervorgegangen, dass die italienische Landwirtschaft erheblich besser durch den Krieg hindurchgekommen ist als etwa die deutsche, mit einem geringen Rückgang der Gesamtproduktion, wo, wenn man Herrn Fischer folgen darf, vielleicht sogar noch ein gewisser versteckter Anteil in der Statistik nicht aufgeführter Produktion noch dazugezählt werden müsste, und einem erheblichen Wandel in der Besitzstruktur. Nun, die italienische Landwirtschaft hat ja verglichen mit der deutschen ein sehr viel höheres Gewicht an der Gesamtwertschöpfung der Volkswirtschaft gehabt, damals noch über 50%. Die Frage, die sich mir stellt, ist die, wenn man die beiden Referate, die beiden Situationen Deutschland-Italien vergleicht, so sieht man, dass in Deutschland trotz einer erheblich tieferen Krise im Agrarbereich der politische Konflikt im agrarischen Bereich nach 1918 erheblich geringer gewesen ist. Sie haben das sehr schön geschildert, Herr Schumacher, dass im Grunde das agrarische Establishment die Situation voll in der Hand behält und dass man neben den drei Fundamentalkompromissen, von denen Herr Schieder gesprochen hat, im Grunde hier noch so ein vierter Fundamentalkompromiss zu konstatieren ist. In Italien ist das ja ganz anders gewesen. Das hängt zusammen nun mit der unterschiedlichen Struktur der Linksparteien. Die Sozialdemokratie, auch das haben Sie ja sehr schön geschildert, hat es nicht verstanden, in den Agrarbereich, die deutsche Sozialdemokratie, in den Agrarbereich einzudringen, während der italienische Partito Socialista Italiano eine sehr, sehr starke Position im ländlichen Proletariat, vor allen Dingen der Po-Ebene, gehabt hat. Und meine Frage ist jetzt die, und damit nehme ich eine These auf, die Roberto Vivarelli auf einem Kongress vor einigen Jahren über Dopoguerra e Rivoluzione in Europa formuliert hat und die in einem kommenden Band wahrscheinlich sehr viel stärker ausführen wird. Vivarelli hat die These verfochten, dass die historische Forschung in Italien dem großen Konflikt, der großen Krise des demokratischen Systems in Italien gebannt auf den industriellen Konflikt geschaut hat und dabei weitgehend vernachlässigt hat, dass im Grunde der tiefere, tiefgreifendere und fundamentalere Konflikt hier im Agrarbereich zu suchen ist. Und ich sehe hier eigentlich einen interessanten Widerspruch, während die Agrarkrise, die wirklichen ökonomischen Kriegsfolgen in Deutschland gravierender gewesen sind, sind die politischen Folgen in Deutschland sehr viel geringer gewesen, während in Italien die Sache gerade umgekehrt aussieht. Und das könnte zu der Schlussfolgerung führen, die auch Herr Fischer ja gestern schon angedeutet hat, dass wahrscheinlich die politischen und soziopsychologischen Folgen des Krieges auch in diesem Bereich weit gravierender und wichtiger auch für den Historiker sind als die direkt ökonomischen. Vielen Dank. Ich bin an diesem Punkt verlockt, will es aber als Diskussionsleiter nicht tun. Etwas, vielleicht nur eine kleine Bemerkung doch sagen, wie spät Folgen die politischen sind in Deutschland ja auch zu spüren, denn ohne die Agrarier wäre Hitler nicht an die Macht gekommen. Ja, mi dispiace, non conosco il suo nome, ma lei ha la parola. Frascani, Napoli. Ma io vorrei riprendere le osservazioni stamattina di Cova, che mi sembrano molto giuste e molto pertinenti sotto il profilo metodologico, della esigenza di articolare geograficamente lo studio dell'agricoltura in questo periodo e anche di suggerire naturalmente alcune strade di ricerca sotto il profilo delle fonti. Partendo da questa, da questo dato, però, mi sembra che già le cose che sono state dette stamattina suggeriscono qualche osservazione. C'è un tema su cui si è insistito e che vale forse la pena di riprendere. Io lo pongo come un problema che forse non è stato posto, ma che probabilmente sarà facilmente sciolto. Sia Cova che sia la Zamagni hanno ricordato che hanno concordato entrambi sulle i processi di distribuzione del reddito all'interno dei soggetti sociali, concordando sul fatto che la proprietà assenteista, o almeno la proprietà praticamente non direttamente impegnata nel processo di produzione, fu colpita dai processi inflazionistici. Ecco, mi domando, e chiedo a tutte e due, perché anticipo in questo qualcosa che c'è già nell'intervento di domani, la Zamagni, se questo fenomeno sia anche da estendere a quelle situazioni contrattuali dove il pagamento del canone avveniva non in termini monetari, ma avveniva, come ricordò Giorgetti anni fa, attraverso, diciamo, prodotti. Il problema riguarda cioè alcune zone probabilmente non estese, probabilmente limitate, dell'agricoltura del Mezzogiorno, ma di cui noi però non sappiamo niente, perché questo è il punto fondamentale. Come ha ricordato Cova, le ricerche, e lui si muove anche su un'area di microanalisi, però che riguarda ancora il settore avanzato dell'agricoltura italiana, ecco, rimane il problema, forse sollevato adesso, se mi pare di capire, da Petersen, che la realtà agraria è quella più complessa ed è anche quella meno conosciuta, è quella su cui si è portata l'attenzione, e a questo punto quindi le figure sociali del Mezzogiorno, le varie forme contrattuali, le varie situazioni geografiche, sono praticamente sconosciute, e quindi gli pongo la domanda, come la pongo a Cova perché adesso lui è in seduta, se no l'avrei posta domani alla Zamagni, se magari su questo c'è da dire qualche cosa, c'è da fare qualche osservazione. Seconda osservazione, che riprende la insistenza giustificatissima di Toniolo sul problema ciclo, congiuntura, e a cui io non mi sento di aggiungere niente di preciso, ma però vorrei ricordare anche qui, nell'angolazione che adesso ho sollevato, qualche cosa. Agricoltura, problemi del finanziamento dell'agricoltura, cicli finanziari, investimenti. Che cosa, Cova ci ha ricordato che dai suoi dati non ci sono alterazioni significative del processo di produzione. È però un dato di fatto che la struttura produttiva del paese, negli anni della guerra e poi del dopoguerra, va in direzione dell'investimento industriale. È un dato di fatto che i flussi di credito vanno verso l'industria. È un dato di fatto che nel 2021 un grande istituto di credito come la Sconto finisce, un istituto che aveva molti sportelli aperti nel Mezzogiorno. È un dato di fatto che la politica poi creditizia, che a questo ne consegue, determina delle mobilitazioni, diciamo, di investimenti verso il settore industriale ancora più massicce. Ecco, mi domando io a questo punto se non si intravede o non si può intravedere, stiamo qui già andando in direzione delle cose dei prossimi giorni, se non si può già intravedere un nesso praticamente strutturale, importante, tra, anche di lungo periodo, tra l'evoluzione dell'agricoltura italiana poi negli anni 20 e, diciamo, i fenomeni congiunturali del dopoguerra. È stato ricordato che nel 25 si sceglie la strada del protezionismo. E questo praticamente probabilmente è una scelta così dettata da certe considerazioni immediate, che dà anche che consente anche una certa ripresa di certe aree e di certe produzioni. Però a che costi? Cioè, si va verso la modernizzazione o no? E la strada della modernizzazione è compromessa o no dalla scelta dell'investimento verso il settore industriale? Ecco, mi scuso per aver sollevato stamattina questi problemi, però ho l'impressione che meritano di essere posti in sede di discussione dell'agricoltura, anche perché purtroppo la nostra organizzazione dei lavori ha deferito all'ultimo giorno i problemi forse del ciclo, della congiuntura, e quindi vale la pena forse di fare delle integrazioni. Grazie. Grazie, professor Zagnani. Frascani, ich glaube, dass noch Herrn Holz-Rehrig erst das Wort gebe. Die einzige Wortmeldung, die im Augenblick noch vorliegt, und dann den Referenten Gelegenheit gebe zu antworten. Holt Frerich aus Frankfurt. Es ist mehrmals das Problem der Verschuldung der Landwirtschaft angesprochen worden. 1925 schon wieder ein hoher Schuldenstand. Als Indikator dafür, dass es der Landwirtschaft schlecht ergangen ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die Schulden, die Verschuldungshöhe etwas anders einschätze. Ich glaube nicht, dass man von der Verschuldungshöhe auf das Wohlergehen oder den Zustand der Geschäftslage in der Landwirtschaft schließen kann, ganz einfach deswegen, weil hohe Schulden bei Unternehmen beispielsweise oder bei Banken ein Indikator dafür sind, dass das Unternehmen floriert. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Banken einen immer niedrigeren Eigenkapitalanteil gehabt haben in der Entwicklung seit 1870 und dass mit ständig steigenden Einlagen, also sozusagen immer höhere Schulden da waren und das eben die Güte einer Bank auch zum Ausdruck bringt. Das Problem der Landwirtschaft ist vielmehr das Problem der Entwicklung der Preise und Schulden in einer Höhe von 8 Milliarden Reichsmark für 1925, die Sie erwähnt haben, werden nur dann zum Problem, wenn die Preise sinken, was sie ja auf den Weltagrarmärkten seit 1925 gemacht haben. Während viel höhere absolute Schulden in der Inflation gar kein Problem darstellten, weil die Preise nach oben gingen. Also nicht die Verschuldung als solche ist das Problem, sondern die Entwicklung der Preise. Dann noch ein Wort zur Zwangswirtschaft und dem Widerstand gegen Staatsinterventionismus. Vielleicht kann man behaupten, dass nicht, zumindest nicht während des Ersten Weltkrieges, die Zwangswirtschaft als solche das Problem war, sondern die Ineffektivität der Zwangswirtschaft und die ungerechten Ergebnisse, die dadurch zustande gekommen sind. Und als Begründung dieser These möchte ich nur auf die Zwangswirtschaft im Zweiten Weltkrieg verweisen, die ja sehr gut funktioniert hat und gegen die es relativ viel weniger Widerstände gegeben hat. Und die Widerstände wurden erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges größer, als das System dann auch nicht mehr gut funktionierte, weil man, wie einige behaupten, Zwangswirtschaft nur dann effektiv durchführen kann, wenn man die Todesstrafe hat. Und die waren die Alliierten nicht bereit anzuwenden. Vielen Dank, Herr Holt-Frerich. Ich möchte jetzt den Referenten Gelegenheit geben, auf die Probleme nochmal zu antworten, die in den letzten drei Stellungnahmen angesprochen worden sind. Frage der Verschuldung, Frage auch der politischen Folgen. Sì, dunque io avevo appunto un paio di risposte ai quesiti di Frascani. Certamente la varietà delle situazioni impone quindi un'analisi specifica, perché a fronte di questi provvedimenti generali assunti nel 16, per cui i contratti ai conduttori dei fondi vengono rinnovati alle stesse condizioni, vuol dire un monte di cose, vuol dire ad esempio che è rimasta invariata la quota di beni in natura che venivano conferiti per l'uso della terra. Da questo punto di vista allora c'è una differenziazione della situazione del proprietario fondiario, come poi dice Serpieri in questo libro, il proprietario fondiario che ha canoni in natura, che riceve rendita in natura, il proprietario fondiario che riceve rendita in denaro. Ecco, però abbiamo alcune situazioni in atto in Italia dove a questa realtà di blocco dei livelli del costo della terra si accompagna anche una modificazione nella tipologia dei contratti. Tutta l'area nord milanese, per esempio, è un'area dove i vecchi contratti di colonia, no? Quindi o con canone misto in natura, grano, oppure con partecipazione sul mezzadria o sulla produzione dei la mezzadria sui bozzoli o sull'uva, ecco, questo contratto sparisce perché già dagli inizi del Novecento, direi, i coloni rifiutano di sottoscrivere contratti di questo tipo e pretendono che i contratti siano di affitto con pagamento di canone in denaro. Ora, associate le due cose si determinano queste situazioni molto difformi. Zamani ha ragione quando dice che durante la prima guerra mondiale, nei luoghi dove questa modificazione si è realizzata, c'è la possibilità di mettere a frutto per il conduttore dei fondi dei vantaggi recati dalla congiuntura bellica. Però certamente questo è un discorso a maggior ragione che implica una grande, grande capacità di analizzare le realtà locali. Sull'altra osservazione, quella dice l'agricoltura, si modernizza o no in tutto l'arco di tempo che va dalla prima guerra mondiale in avanti? Beh, se uno dovesse guardare al reddito prodotto per addetto, io direi sì, si migliora, però con dei rischi abbastanza contenuti in definitiva. No, l'occupazione agricola tende a calare, ma tende a calare con grande lentezza, come sappiamo molto bene. Il reddito prodotto in agricoltura cresce, ma anche qui cresce certamente assai meno dinamicamente di quanto non succeda per il secondario, per esempio, o addirittura per lo stesso terziario. Ecco, accanto a questa valutazione quindi di una tendenza verso la crescita, ecco, quello che non cambia è la struttura dualistica. No, quello che non cambia, cioè, è il permanere nell'ambito dell'agricoltura italiana delle agricolture migliori che continuano a migliorare e delle agricolture, quelle della piccola conduzione, tanto non a coltivazione specializzata, questo sarebbe un altro discorso, continua ad avere un largo impiego di lavoro senza che il processo di innovazione tecnica passi. Ecco, io vorrei a questo punto però fare un'osservazione, che Corny l'aveva accennata all'inizio della sua relazione. Io non sarei così rigido nello stabilire un'equivalenza sempre valida e comunque valida tra piccola azienda e azienda arretrata, no? Sappiamo molto bene, dipende innanzitutto dal reddito. Se un'azienda piccola produce garofani come quelle della Riviera Ligure, ha un reddito che è infinitamente superiore alla grande latifonda a 2000 ettari che produce barbabietole o produce frumento. Quindi questa è la prima osservazione. La seconda osservazione, non va dimenticato, qui stiamo parlando di un'area tipica da questo punto di vista, che ci sono strutture e istituzioni che permettono di superare questo ostacolo al passaggio dell'innovazione nelle piccole aziende. Non dimentichiamo il grande significato della cooperazione, che se resta una cooperazione che non fa mutare nulla dal punto di vista di innovazione tecnica, resta sempre una cooperazione priva di significato, ma quando la cooperazione si accompagna, come è noto per tutta l'esperienza veneta, lombarda, ad un passaggio, insomma, al cambiamento sotto il profilo tecnico ed organizzativo, ecco, io direi che il persistere delle aziende anche di piccole dimensioni può benissimo associarsi ad un'agricoltura che cresce. Pensiamo ad esempio al fenomeno delle latterie sociali, pensiamo al fenomeno delle cantine sociali, pensiamo al fenomeno della diffusione delle cooperative di produzione, per esempio, che rendono possibile e conveniente la meccanizzazione, quando questa meccanizzazione nell'ambito del singolo socio non sarebbe opportuna perché la dimensione dell'azienda è piccola, però con la creazione di questa sorta di impresa più ampia costituita dai soci della cooperativa è anche ben possibile che si compri la seminatrice, che si compri il trattore o la trebbiatrice e via discorrendo. Vielen Dank, Herr Kollege Kova, Herr Schumacher. Ja, zum Problem der Verschuldung, das ist sicherlich ein sehr schwieriges und in vieler Hinsicht interpretierbares Phänomen. Es kann natürlich durchaus so sein, wie Sie das interpretiert haben. Der Vergleich mit den Banken ist natürlich überraschend. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, die aus Eigenfinanzierung sich weiterentwickeln und modernisieren. Und es gibt Unternehmen, die sich verschulden, um sich zu modernisieren. Also so oder so ist das schon denkbar. Nur insgesamt wird man doch wohl sagen können, dass das Kreditwesen in der Landwirtschaft in dieser Zeit unterentwickelt war. Dass bestimmte Kreditformen erst gegen Ende der 20er Jahre entwickelt wurden für Pächterbetriebe, Domänenbetriebe und dass das Kreditinstitut, die Preußenkasse, bis 1928 ein schwerfälliges Staatsinstitut war, das erst langsam sich auch modernisierte und und auch dieses Wissen dann in die Landwirtschaft investieren konnte. Bei der Verschuldung müsste man auch wieder unterscheiden zwischen kurz- und langfristigen Krediten und man müsste auch sehen, ob die Landwirtschaft vielleicht ihr erwirtschaftetes Kapital, in welcher Weise auch immer, vielleicht an ganz anderer Stelle investiert hat und sich durch Verschuldung, dass da gewisse Substitution stattgefunden hat. Das ist also nicht so aus dem Handgelenk sicherlich zu beantworten. Entscheidender scheinen mir die Bemerkungen zur Zwangswirtschaft im Hinblick auf eine Zäsur in dieser Zeit und die grundsätzliche Frage, wie die Haltung der Landwirtschaft zum Staatsinterventionismus einzuschätzen ist. Die Zwangswirtschaft selbst, das wird ja vielfach übersehen, ist ja durchaus mit Zustimmung der agrarischen Verbände und auch der Agrarwissenschaft eingeführt worden. Nur im Krieg hat sich ein Instrumentarium entwickelt, das die Landwirtschaft immer stärker als ein Instrument betrachtet, das gegen ihre Interessen eingesetzt wurde. Und dann kam eben in der Revolution hinzu, dass dieser Staat ja nun ein ganz anderer geworden war und dass man, auch wenn sich zunächst in der Handhabung dieses Instrumentariums nichts änderte, dass man aber doch fürchten musste, dass dieses Instrumentarium noch wesentlich verschärft und noch gegen die eigenen Interessen eingesetzt werden konnte. Dass die Landwirtschaft dann ihr Ziel, die Aufhebung der Zwangswirtschaft 1923 erreichte, hätte viele Probleme lösen können, wenn nicht 1923 dann auch die Stabilisierung der Währung viele Früchte, die ihr dann automatisch in den Schoß fielen, wieder zunichte machte. Und dass die Haltung zur Zollfrage oder zu anderen Eingriffen des Staates ist eben aus dieser Ambivalenz zu erklären, dass man wohl doch nicht grundsätzlich staatsinterventionistische Maßnahmen ablehnte. Man hat ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, wie dass die Ministerien besetzt wurden, dass da landwirtschaftsfreundliche Kandidaten doch Ministerposten bekamen. Also man hat durchaus gesehen, dass der Staat auch etwas für die Landwirtschaft tun konnte. Nur man wollte eben dieses Instrumentarium, das wollte man abbauen und das hat man erreicht. Und um dieses Verhältnis Staatsinterventionismus abzuschätzen, müsste man, glaube ich, auch untersuchen, inwieweit die landwirtschaftlichen Hochschullehrer hier eine Rolle gespielt haben. In Ihrem Papier, Herr Korni, haben Sie auf Siering ausführlicher hingewiesen. Es sind natürlich sehr viel mehr ist zu denken. Und ich glaube, es gibt kaum jemand, der auf einem Lehrstuhl an einer deutschen Universität oder einer landwirtschaftlichen Hochschule, der dieses System verteidigt hätte nach 1918. Und insofern war auch von dieser Seite ein Druck zur Aufhebung dieses Systems vorhanden. Das nur zu diesem Kreis. Vielen Dank, Herr Schumacher. Herr Korni. Sull'indebitamento mi sembra che la risposta di Schumacher abbia messo in luce che è un fenomeno abbastanza complesso e credo, a quello che mi risulta, che esistano alcuni studi, alcune inchieste di quell'epoca sull'indebitamento, però relative a zone geograficamente ristrette della Germania. Mi sembra c'è anche una dissertazione di Fritz Kner che affronta un po' sì, abbastanza approfonditamente il problema dell'indebitamento, ma in zone circoscritte, perché si tratta di un problema abbastanza complesso. Volevo invece indicare, dare una precisazione al professor Kova sul tema distribuzione patrimoniale. Ho commesso, diciamo, l'errore di, nella mia presentazione, di essere generico, senza specificare che questo grande incremento delle piccole e piccolissime aziende è legato a due fattori che lo fanno giudicare, che a me sembrano, diciamo, negativi. Ecco. Cioè, da un lato, mi sembra che ci sono alcuni studi fatti nella DDR, da Sigrid Dilwitz e da altri, che a livello statistico hanno analizzato la distribuzione patrimoniale tra prima la guerra e dopo la guerra e hanno visto che in particolare crescono le piccolissime aziende nelle regioni orientali o in alcune regioni orientali. Cioè in alcune regioni orientali, Mecklenburgo, Pomerania, si assiste a una crescente polarizzazione tra piccolissime aziende che non sono specializzate, dato anche il carattere geografico, cioè la struttura del terreno, che non è assolutamente adatto in linea di massima per produzioni molto specializzate. Si assiste a una polarizzazione di questo tipo, che quindi io ritengo diseconomica per i conduttori, i piccoli conduttori. Il secondo fattore, che mi sembra abbastanza interessante, però su cui non ho dati, non ho in questo momento dei dati, forse non esistono nemmeno, è il fattore delle cosiddette Stadtkolonisierung o Binnenstadtkolonisierung, cioè della creazione di piccolissime unità, orti, ecco, direi, di piccoli orti attorno alle città, che è un fattore molto importante forse, anche in Germania, perché appunto è forse una forma di risposta a quella grande migrazione da est a ovest che si era verificata nei decenni precedenti alla guerra e che durante la guerra e nell'immediato dopoguerra reagisce questa popolazione di recente immigrata, di recente inurbata, con la creazione di piccole unità di autosussistenza, che sono degli orti, che ancora adesso le città tedesche hanno questo paesaggio estremamente interessante, che in Italia così non c'è o ha delle forme abbastanza diverse, di queste città circondate da cinture di piccoli orti, di piccole unità produttive. E non è a caso che il tema della colonizzazione, potenzialmente eversivo o potenzialmente riformatore della struttura agraria tedesca, viene deviato dagli Interessenverbände, dalle associazioni di interesse, come ha dimostrato anche Schumacher, proprio nella direzione di questa colonizzazione cittadina, diciamo, paracittadina, che è una colonizzazione che dal punto di vista economico ha un significato molto relativo, forse, però forse ha un significato di stabilizzazione sociale. E non è ancora un caso, ci sto lavorando adesso, che durante il nazionalsocialismo la colonizzazione diventa ancor di più soltanto colonizzazione attorno alle città, creazione di piccoli orti, di piccoli insediamenti, dove il burger si può divertire, diciamo, in mezzo a 4 metri quadrati, e così è una forma forse di relativo consenso sociale, ecco, di mantenimento del consenso sociale. Vielen Dank, Herr Körnig. Ich möchte fragen, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. Ja, bitteschön. Sì. Se vuole venire qua. No, qui. Valletta di Napoli. Io volevo mettere in evidenza due aspetti che sono stati un po' trascurati qua. Uno è il problema del credito agrario per l'economia italiana. Per il credito agrario e in particolare per il Mezzogiorno, in effetti lo Stato fin dall'inizio del secolo, dal 1901, ha emanato delle leggi speciali per favorire questo credito e ha affidato, sempre per il Mezzogiorno, al Banco di Napoli il compito di distribuire questi crediti, diciamo, agevolati. Però tutto questo non ha portato grandi risultati e per una serie di ragioni dovute alla tecnica di concessione di questo credito, bisognava dare una serie di garanzie, difficoltà, il contadino non accettava facilmente di indebitarsi e una serie di fattori. Durante il periodo bellico al credito agrario del Banco di Napoli fu affidato il compito di concedere delle particolari agevolazioni ai contadini che avevano bisogno di acquistare macchinari, di acquistare semi, di acquistare bestiame, proprio in vista di quel fatto di agevolare praticamente la produzione, proprio perché l'agricoltura era necessario durante il periodo bellico, incentivato purtroppo dalle indagini che ho fatto su questo argomento, e le ho fatte in particolare per una regione, la Calabria, questo credito non ha dato, non veniva richiesto, pochissimo proprio erano i risultati. Era quella veramente un'occasione per incentivare, perché capite, erano rimasti i vecchi e i bambini, i giovani erano andati alla guerra, e poteva essere questa veramente un'occasione per meccanizzare l'agricoltura, introdurre nuovi macchinari con crediti veramente agevolati, e questo non accadde nel Mezzogiorno. È chiaro che qui dovrei entrare in una serie di ragioni che sono alla base, diciamo, del sottosviluppo del Mezzogiorno, nel quale non è il caso di entrare. L'altro aspetto che volevo mettere in evidenza ed è confermare ancora una volta quello che ha detto il professor Cova sul fatto che vi è stata un frazionamento ulteriore della proprietà, una frantumazione della proprietà durante il periodo che è cominciato dal periodo giolittiano, proseguito in parte durante il periodo bellico, ma specie dal 19 al 25, questa frantumazione della proprietà, che per le zone del Mezzogiorno è sempre negativa, eccetto per quelle piccole zone vesuviane, un po' la zona d'intorno Palermo, che sono terre particolarmente fertili, per cui la frantumazione può anche essere un fatto positivo, perché sono terre veramente molto redditizie. Per il resto la frantumazione è stata un fatto negativo, cioè si è accentuata quella caratteristica, questo in conseguenza proprio della quella caratteristica del Mezzogiorno, che porta da un lato la grande proprietà e dall'altro lato vi è la piccolissima proprietà assolutamente improduttiva. E a questo punto però, per ciò che riguarda questa frantumazione, volevo semplicemente ricordare che un grandissimo contributo a questa frantumazione, oltre a tutte quelle osservazioni, che ai punti che ha messo in evidenza la Cova, c'è stato il largo contributo delle rimesse degli emigranti, cioè del denaro che veniva dall'estero. Ed è stato notevole questo contributo dal 19 al 25, proprio perché ci sono stati gli anni bellici, durante i quali dall'estero gli emigranti non mandavano più, mandavano poche rimesse, pochi denari, per vari motivi, difficoltà di far arrivare questo denaro, eccetera, per cui quando poi la guerra finì, tutti nel 19 subito inviarono questo denaro, e molto di questo denaro andò, ripeto, sempre per il Mezzogiorno, contribuì a frantumare, ad acquistare piccoli appezzamenti di terreno, piccoli, piccolissimi, perché non è che con quel denaro potessero acquistare grandi appezzamenti, piccoli appezzamenti di terreno, i quali frantumarono ulteriormente la proprietà. Grazie. Vielen Dank für diese Bemerkungen, die wohl eigentlich mehr Ergänzungen auch gewesen sind und das Kreditproblem nochmal in einer ganz anderen Sicht für Italien gezeigt haben. Ich möchte fragen, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt mir nur den Referenten zu danken, besonders Professor Cova zu danken, der als Relatore eingesprungen ist, und den Teilnehmern an der Diskussion, den zahlreichen Teilnehmern. Und ich schließe die Sitzung, und wir sehen uns heute Nachmittag um 15 Uhr wieder. Vielen Dank. Und Herren, wir präsentieren heute Nachmittag eine Diskussionsrunde, die fast vollständig ist. Fehlt leider Professor Abrate, der aber heute Abend kommen wird und morgen bei der Tagung anwesend sein wird. So können wir zwar seinen Beitrag in die Diskussion heute schon mit einbeziehen, aber spezielle Fragen, die vielleicht direkt an ihn gerichtet sein sollten, können im Lauf der morgigen Diskussion noch mit eingebracht werden. Ich will in der knapp gehaltenen Einleitung zu der Arbeitsgruppe heute Nachmittag keine Synthese der 5 vorliegenden Referate versuchen. Für die Vorlage ihrer Ergebnisse und Thesen werden die Referenten selber sorgen, sondern ich will auf einige Momente der Gemeinsamkeit und der Unterschiedlichkeit der jeweils nationalen Situation hinweisen, die mir für eine vergleichende Betrachtung wichtig zu sein scheinen. Auf einen fundamentalen Unterschied hatte Fischer gestern schon hingewiesen. Italien ging aus dem Weltkrieg als Sieger hervor, Deutschland war der Hauptverlierer. Für unsere Thematik heißt das, für die italienische Seite besteht ein fester Erwartungs- und Planungszusammenhang zwischen Krieg und zwischen Nachkriegszeit. Auch wenn der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie überraschend kam und die gewaltig dimensionierten Produktionspläne der italienischen Rüstungsindustrie für die kommende Frühjahrsoffensive 1919 über den Haufen warf, bei den Gebrüdern Perrone, den Chefs der Ansaldo-Werke des größten industriellen Komplexes damals in Italien, hieß es später, der Sieg sei im unpassendsten Moment gekommen. Trotz dieser Überraschung in der Nichtüberraschung konnte man auf italienischer Seite doch nach dem 3. November in einer Kontinuität der politischen und ökonomischen Eliten und einer Kontinuität der Erwartungen und Planungen an die Gestaltung der Nachkriegszeit gehen. Ganz anders in Deutschland. Die Schwer- und Rüstungsindustrie hatte zu den entschiedensten Befürwortern eines annexionistischen Siegfriedens gehört. Vor allem mit der 3. obersten Heeresleitung hatte sich eine enge Verbindung zwischen militärischer Führung und industriellem Establishment ergeben. Industrielle Repräsentanten waren maßgeblich an der Gründung und der Agitation der Vaterlandspartei beteiligt. Eine Niederlage und von gar nicht eine Niederlage in den späteren Dimensionen war im Kalkül der deutschen Industrie nicht vorgesehen. Die Experten werden uns vielleicht sagen können, ob es mit Blick auf einen möglichen Kriegsverlust nicht doch gewisse Vorkehrungen in Form von Produktionsverlagerungen, Kapitaltransfer oder Patentübertragungen ins neutrale Ausland gegeben hat. Herr Fischer deutete gestern ja Ähnliches für die Zeit nach 1918 an. Nach außen jedenfalls stand auch auf Seiten der Großindustrie der Siegfrieden auf dem Programm. Und hier eine kleine Ablenkung, nämlich die Frage Italiens in den Kriegszielplanungen der deutschen militärischen und politischen Führung. Italien spielte in diesen Planungen nur eine untergeordnete Rolle. Es ergab sich in den Erwartungen gleichsam von selbst, dass nach der Niederlage der Entente in einem von Deutschland beherrschten Kontinentaleuropa Italien dem neuen wirtschaftlichen Großraum angegliedert und weit stärker als in der Zeit des Dreibundes von Berlin politisch und ökonomisch abhängig sein werde. Die wirtschaftlichen Kriegsziele der 3. obersten Heeresleitung 1917 gingen darauf aus, einen Teil des künftigen Arbeitskräfte- und Rohstoffbedarfs, etwa in Rohseide, Hanf, Flachs, Schwefel und Zinkerz, aus Italien zu decken. Der italienische Kolonialbesitz sollte als Kompensationsmasse für die erwartete koloniale Neuverteilung benutzt werden. Man dachte daran, hier zitiere ich aus einem Memorandum des Auswärtigen Amtes, der maßlosen Selbstüberschätzung, Eitelkeit und wirtschaftlichen Überhebung der Italiener kräftige Dämpfer aufzusetzen, hoffte jedoch insgesamt mit Italien nach dem Kriegsschluss wieder in ein erträgliches Verhältnis zu kommen. Der November 1918 war für die deutsche Industrie in der zutreffenden Formulierung von Herrn Wulff eine doppelte Niederlage, eine Niederlage nach außen und eine Niederlage nach innen. Selbst ein so skeptisch und realistisch urteilender Industrieller wie Rathenau, dessen Thesen vom europäischen Bruderkrieg und vom notwendigen Verständigungsfrieden ihm den Ruf eines Defätisten eingebracht hatten, hielt im Oktober 1918 den drohenden Zusammenbruch für unerträglich und forderte damals eine Levée en Masse. Was es an Diskussionen über die Nachkriegszeit gegeben hatte, ging, wie gestern auch Herr Fischer gesagt hat, von völlig falschen Voraussetzungen aus. Im November 1918 hatte man hier völlig umzudenken und neu zu planen. Dieser komplette Perspektivenwechsel, dem im politischen Raum ein weitgehender Wechsel der politischen Eliten entsprach, hat man, glaube ich, bei unseren Erwägungen stark mit in Rechnung zu stellen. Ein weiterer Unterschied zwischen der Situation in Deutschland und Italien scheint mir bedeutsam zu sein. In Deutschland ist mit großen Unterschieden von Branche zu Branche die industrielle Produktion in den Kriegsjahren um ca. 40% zurückgegangen. Während die Produktion der Nicht-Eisenmetalle auf das 2,5-fache stieg, konnte der Bergbau nur 80%, die Eisen- und Stahlerzeugung nur knapp 60% ihres Vorkriegsvolumens bis 1918 halten. Die Baustofferzeugung etwa sank auf ein Drittel, der Wohnungsbau kam praktisch zum Erliegen. In Italien dagegen erlebte die Industrie ein zwar ungeordnetes und widersprüchliches, aber stürmisches Wachstum. Der Anteil der Industrieproduktion am Bruttosozialprodukt stieg von 24,7% 1913 auf 31,5% 1917. Die Stahlerzeugung, die 1913 bei 900.000 Tonnen gelegen hatte, erreichte 1917 1,3 Millionen. Die Erzeugung elektrischer Energie verdoppelte sich. Eine Flugzeugindustrie, die 1918 100.000 Beschäftigte zählte und auch die französische und englische Armee belieferte, wurde praktisch aus dem Nichts aufgebaut. Nach einem zeitgenössischen Urteil haben die wenigen Kriegsjahre der italienischen Industrie eine Entfaltung beschert und der Arbeiterschaft Kenntnisse und Fähigkeiten verschafft, für die sonst mehrere Jahrzehnte des Friedens nötig gewesen wären. Dieses sicherlich zu euphorische Urteil klingt bis heute selbst den kritischen Darstellungen nach, so wenn Giorgio Candeloro schreibt, die italienische Wirtschaft habe damals eine Leistungsbereitschaft und eine Fähigkeit, sich auf unerwartet schwierige Situationen einzustellen, gezeigt, die niemand vermutet hätte. Nicht anders das Urteil von Valerio Castronovo. Er schreibt, es gelang Italien tatsächlich, ein Kriegspotenzial zu entwickeln, das nicht allzu weit hinter dem der anderen europäischen Großnationen zurückstand. Für die italienische Industrie war der November 1918 ein doppelter Sieg, doppelt insoweit, als es ihr nach 1915 gelang, auch die organisatorisch-technische und finanzielle Abhängigkeit vom Ausland, speziell von Deutschland, abzuschütteln. Besonders deutlich ist dieser Emanzipationsprozess im Bereich der Elektrizitäts- und Elektroindustrie, der chemischen und der pharmazeutischen Industrie gewesen. Dieses treibhausartige Aufblühen der rüstungswichtigen Produktionszweige hatte seine großen Schattenseiten. Der Staat wurde zum großen Motor der Volkswirtschaft. Die Parole hieß, ein Maximum an Gütern in einem Minimum an Zeit, egal zu welchen Kosten, zu produzieren. Die Rüstungslenkung übernahm ein Ministerium für Rüstung und Munition, das bei Kriegsende allein in Rom 6.000 Mitarbeiter zählte. In den vom Staat geschaffenen, unter der Führung von Militärs stehenden zentralen und regionalen Lenkungsorganen, den sogenannten Comitati per la Mobilitazione Industriale, arbeiteten Militärs, Vertreter der staatlichen Bürokratie, Industrielle und Gewerkschaftler zusammen. Entstehung und Funktionsweise dieser Organe ist im Einzelnen in dem Referat von Herrn Segreto beschrieben. Man gewinnt aus seinen Ausführungen den Eindruck, dass anders als etwa bei den militärischen Planungen Cadornas, die Erfahrungen der ersten Kriegsmonate sich planerisch rasch niederschlugen und man hier von vornherein von der Illusion eines kurzen, siegreichen Krieges Abschied genommen hatte und sich auf langfristige Perspektiven einstellte. Ende August 1915, das heißt 3 Monate nach Kriegseintritt, war das rüstungswirtschaftliche Lenkungsinstrumentarium in seinen Grundzügen etabliert. Bedeutsam scheint mir weiterhin die Tatsache zu sein, dass es gelang, die Gewerkschaften zur Mitarbeit in diesen Gremien zu gewinnen. Diese Haltung entsprach nicht dem offiziellen Kurs der Sozialistischen Partei, die mit ihrem Programm des Ne aderire, ne sabotare, weder sich beteiligen noch sabotieren, eine Art Abstinenzpolitik proklamiert hatten. Diese reformistisch getönte Kooperationsbereitschaft stand im Zeichen des Patriotismus und der Staatsnotwendigkeit und wurde ohne konkrete Gegenleistungen gewährt. Diese Haltung der italienischen Gewerkschaften entsprach ganz dem deutschen Beispiel. Erst 1917-18 änderte sich das. Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung erfolgte während des Krieges und kurz nach 1918 kurz danach, nach 1918-19. Die Spaltung der italienischen Arbeiterbewegung kam erst zwei Jahre später, 1920-21. Über Arbeitsmarkt und soziale Konflikte wird morgen gesprochen werden, aber vielleicht sollten wir schon im Rahmen dieser Diskussion präsent halten, dass in dieser unterschiedlichen Stellung der Arbeiterbewegung einer der wesentlichen inneren Bestimmungsfaktoren der jeweils nationalen Situation liegt, von denen auch gestern Herr Fischer schon gesprochen hat. Ein weiterer Ansatz für eine komparatistische Betrachtung scheint mir in der jeweiligen Industrieorganisation zu liegen. Herr Siegrist hat in seinem sehr detaillierten, bis weit in die Weimarer Zeit hineinreichenden Beitrag die Konzentrations-, Integrations- und Diversifikationstendenzen in der deutschen Großindustrie untersucht. Aus dieser Längsschnittanalyse gewinnt man den Eindruck, dass in vielen Industriebereichen die längerfristigen Entwicklungstrends auch die Kriegsjahre mitbestimmt haben und dass, wenn überhaupt, die wichtigeren Veränderungen in den Inflationsjahren liegen. Eine entsprechende Untersuchung für die italienische Seite fehlt in unserer Diskussionsrunde. Hier können vielleicht unsere italienischen Experten einspringen. Wenn ich an solche Industriekonzerne wie die Ilva-Werke mit ihren 50.000 Arbeitern und einem Aktienkapital von 500 Millionen am Ende des Krieges oder an den Ansaldo-Konzern mit seinen 110.000 Beschäftigten, gleichfalls mit einer halben Milliarde Aktienkapital, oder an die Fiat-Werke denke, die ihre Belegschaft verzehnfachten, ihr Aktienkapital verzwölffachten, so scheint mir relativ gesehen die Konzentrations- und Integrationsbewegung in Italien in diesen Jahren rascher und weiter vorangeschritten zu sein als in Deutschland. Das hängt vielleicht auch mit dem Gesamtverhältnis von Staat und Großindustrie in beiden Ländern zusammen. Herr Segreto hat dargestellt, wie die kriegswirtschaftliche Organisation in Italien im Einzelnen aussah. Ich habe den Eindruck, dass hier die Großindustrie erheblich mehr Spielraum und Entscheidungsmöglichkeiten erhielt.